Abschnitt 19 aus Berlins Drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Vor einiger Zeit äußerte sich in einer Berliner Lehrerzeitung, Fußnote, Pädagogische Zeitung 33, Jahrgang Nummer 33, Berlin, 18. August 1904, Leitartikel, Die Erziehung und das dritte Geschlecht von Paul Sommer. Ende der Fußnote. Ein Lehrer, dass man in Anbetracht der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse sich wohl oder übel mit der Frage beschäftigen müsse, wie die Homosexuellen auf eine den Zwecken der Gesellschaft fördersame Art in dieselbe einzureihen wären. Ist denn diese Frage nicht längst gelöst? Wo ist in Berlin ein Kunstfreund, der sich nicht an der Darstellungskunst einer urnischen Tragödin, wo ein Musikfreund, der sich nicht am Gesange eines urnischen Liedersängers erfreut hätte? Bist du denn sicher, ob nicht der Koch, der deine Speisen bereitet, der Friseur, der dich bedient, ob nicht der Damenschneider, der deiner Frau Kleider fertigt, und der Blumenhändler, der deine Wohnung ziert, urnisch empfinden? Vertiefe dich in die Meisterwerke der Weltliteratur, durchmustere die Helden der Geschichte, wandle in den Spuren großer, einsamer Denker. Immer wirst du von Zeit zu Zeit auf Homosexuelle stoßen, die dir teuer sind und die groß waren trotz, manche behaupten sogar durch ihre Sonderart. Ja, weißt du gewiss, ob unter denen, die dir am nächsten stehen, die du am zärtlichsten liebst, am meisten verehrst, ob nicht unter deinen besten Freunden, deinen Schwestern und Brüdern ein Urning ist? Kein Vater, keine Mutter kann sagen, ob nicht eines ihrer Kinder dem urnischen Geschlechte angehören wird. Ich könnte auch hier viele Beispiele anführen, will mich jedoch auf die Wiedergabe zweier Briefe beschränken, von denen der eine von einem Vater, der andere von einer Mutter stammt. Von den 750 Direktoren und Lehrern höherer Lehranstalten, die im Jahre 1904 neben 2800 deutschen Ärzten die Petition an den Reichstag unterschrieben, welche die Aufhebung des Urningsparagraphen fordert, schrieb ein Berliner Pädagoge, dass er noch bis vor kurzem unbekannt mit der in Rede stehenden Materie an die Notwendigkeit des Paragraphs 175 geglaubt hätte. Erst nach dem Tode eines edlen, für das schöne, wahre und gute begeisterten Jünglings, dem die Entdeckung konträr sexueller Neigungen den Revolver in die Hand drückte, seines Sohnes, seien ihm die Augen übergegangen und aufgegangen. Ein schwer gebeugter Vater, schließt er, dankt dem wissenschaftlich-humanitären Komitee, Fußnote, dieses 1897 begründete Komitee, Sitz Charlottenburg, Berliner Straße 104, hat sich die Befreiung der Homosexuellen zur Aufgabe gesetzt, Ende der Fußnote, für sein menschenfreundliches Wirken. Und eine Mutter schreibt, Hochgeehrter Herr, in Anbetracht Ihrer Absicht, durch die Geburt und weiter durch den Paragraph 175 des Strafgesetzbuches unglücklich gewordenen Menschen helfen zu wollen, erlaube ich mir, folgende Fragen an Sie zu richten, von deren Beantwortung das Wohl und Wehe zweier Menschen abhängt. Ist Hoffnung vorhanden, dass der genannte Paragraph im Laufe dieses Winters im Reichstag zur Lesung gelangt, und glauben Sie an die Möglichkeit der Aufhebung dieses Gesetzes? Ein mir sehr nahestehender Verwandter, Fußnote, wie die Dame in einem zweiten Schreiben mitteilt, ist dieser nahe Verwandte ihr Sohn. Von seinen Erpressern erhielt der Vater als Hauptanstifter 2 Jahre 9 Monate, dessen 20-jähriger Sohn, der Freund des Geflüchteten, 1 Jahr 9 Monate Gefängnis. Ende der Fußnote. Gehört zu diesen Unglücklichen. Er ist ein hochbegabter junger Mann, der sich durch seinen rechtschaffenen, braven Charakter, durch seinen sittenreinen Lebenswandel die Achtung seiner Mitbürger, insbesondere seiner Kollegen und Vorgesetzten, in hohem Grade erworben hatte. Durch seine bedeutenden Kenntnisse verschaffte er sich bald eine gesicherte, einträgliche Stellung, bis sich ihm das Verhängnis nahte in Gestalt der abscheulichsten Erpresser. Leider war er schwach genug, einmal der Verführung zu folgen. Nachdem er Tausende geopfert und seine Gesundheit durch die fortwährende Angst und Sorge vor Entdeckung untergraben war, musste er alles aufgeben, seine Heimat, Eltern und Existenz, um der Schande zu entgehen. Nach vielen Versuchen, sich ohne Heimatsschein in der Schweiz eine ähnliche Stellung zu erwerben wie bisher, aber ohne Erfolg, fasste er den Gedanken, nach Amerika auszuwandern. Dort wollte er sich durch eisernen Fleiß und solidestes Leben einen neuen, bis dahin ihm fernstehenden Beruf gründen und hat auch hierin schon Examina bestanden. Aber durch viele Widerwärtigkeiten verliert er den Mut und setzt seine größte Hoffnung auf die Aufhebung des bewussten Paragraphen. Seinen Vater hat inzwischen der Tod ereilt, ohne dass der einzige Sohn an sein Sterbelager eilen konnte, und die Mutter steht allein mit ihrem großen Herzeleid, mit der ewigen Sehnsucht nach ihrem braven, unglücklichen Kinde und ist oft der Verzweiflung nahe. Dieselbe würde Ihnen, hochgeehrter Herr, in unbegrenzter Dankbarkeit verbunden sein, wenn Sie Ihr Hoffnung auf die Erfüllung dieses Ihres größten Wunsches machen oder in irgendeiner Weise Rat erteilen könnten. Dies der Brief einer Mutter. Wem kommen bei diesen und ähnlichen Begebenheiten nicht Goethes Worte in den Sinn? Opfer fallen hier, weder Lamm noch Stier, aber Menschenopfer unerhört. Wir sind am Ende unserer Wanderung und ich danke dem Leser, dass er mir diese weite Strecke gefolgt ist, welche über so viele dunkle Abgründe menschlichen Elends, wenn auch über manche Höhe führte. Ehe wir uns trennen, lass mich dir noch zwei Geschehnisse aus der Vergangenheit und Gegenwart berichten und eine Frage daran knüpfen. Es war einmal ein Fürstbischof, Philipp, der residierte in der alten Stadt Würzburg am Main. Es war in der Zeit von 1623 bis 1631. In diesen 8 Jahren ließ der Bischof, wie uns die Chroniken rühmend berichten, 900 Hexen verbrennen. Er tat es im Namen des Christentums, im Namen der Sittlichkeit, im Namen des Gesetzes und starb im Wahne, ein gutes Werk vollbracht zu haben. Wir aber, die wir wissen, dass es niemals Hexen gab, werden noch heute von tiefem Schauder erfasst, gedenken wir dieser zu Unrecht gerichteten Frauen und Mütter. In unserer guten Stadt Berlin leben 2 geistliche Herren, von denen der eine Philipps, der andere Runze heißt. Sie sagen, sie verkünden die Lehren des verehrungswürdigsten Meisters, der da die Worte zum Volke sprach: Wer unter euch frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wie ihre Vorgänger in den Lahmen gezeichnete, in Geisteskranken besessene und in den Seuchen Strafen des Himmels sahen, so sehen sie in den Homosexuellen Verbrecher und bezeichnen unseren Kampf für die Homosexuellen als ruchlose Schamlosigkeit. Kreissynode Römisch II, Berlin, vom 17. Mai 1904. Sie wähnen ein ebenso gutes Werk zu tun wie Weiland Fürstbischof Philipp, wenn sie schwere Freiheitsstrafen für die Homosexuellen fordern. Nun prüfe, was ich dir von den Berliner Urningen erzählte. Dass alles der Wahrheit entspricht, dafür stehe ich ein. Erwäge es in deinem Verstande und deinem Herzen und entscheide, wo mehr Wahrheit, mehr Liebe, mehr Recht, ob bei jenen Männern der Kirche, die sich gewiss für sehr frei von Schuld halten, sonst würden sie schwerlich so viele Steine auf die Homosexuellen werfen, oder auf Seiten derer, die nicht wollen, dass sich die Opfer menschlichen Unverstandes noch höher häufen, die entsprechend den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung und der Selbsterfahrung vieler tausend Personen wünschen, dass endlich Verkennungen und Verfolgungen aufhören, an welche die Menschheit ganz zweifellos einst mit ebenso tiefer Beschämung zurückdenken wird wie an die Hexenprozesse Philipps, des streitbaren Bischofs von Franken. Ende von Abschnitt 19. Ende von Berlins drittes Geschlecht von Magnus Hirschfeld. Gelesen von Alice Stein, Frankfurt 2024.